Kundgabe 1738. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.12.1940. Los der abgefallenen Seelen im Jenseits. Versuchung. Die Macht des Bösen ist gewaltig. Und doch kann sie nichts erreichen bei einem bewusst zu Gott strebenden Menschen. Denn dieser setzt durch seinen zu Gott gewandten Willen jener bösen Macht einen Widerstand entgegen, der den Widersacher ohnmächtig werden lässt, da einem solchen Willen gegenüber seine Macht zerschellt. Anfeindungen wird er zwar von jener Seite immer ausgesetzt sein, denn es hofft der Widersacher auf einen schwachen Moment, in dem er wieder Oberhand gewinnt. Doch ebenso sind gute Wesen zum Schutz bereit und stärken den Menschen, so er schwach zu werden droht. Und also ist das Ringen um die Seelen ein ständiges und darum auch das Erdenleben ein ständiger Kampf. Denn es spürt der Mensch dieses geistige Ringen um seine Seele und er wird mit hineingezogen und kann durch seinen Willen den Kampf zur Entscheidung bringen. Doch wer sich kampflos den schlechten Kräften überlässt, dessen Leben ist verspielt. Denn unbarmherzig macht ihn der Widersacher zu seinem Knecht, ihm scheinbar wohl irdischen Vorteil zubilligend, jedoch nur, um ihn in seine Gewalt zu bekommen. Das Los einer abgefallenen Seele im Jenseits aber ist unbeschreiblich. Alle schlechten Triebe vereinigt ein solches Wesen in sich. Es sucht Schaden zuzufügen, wo es nur kann. Es ist ohne Liebe und nur auf sich bedacht. Es will herrschen und greift zu den grausamsten Mitteln, um gleichfalls Gewalt zu bekommen über andere Seelen. Es ist in finsterster Umgebung und dabei doch wissend, dass sein Zustand nicht beneidenswert ist. Und das erbittert die Seele noch mehr und verstärkt ihre Ablehnung gegen Gott, dessen Macht sie wohl spürt, den sie aber nicht anerkennen will. Denn die Seele hat im Jenseits noch die gleiche Einstellung zu Gott wie auf Erden. Sie will sich nicht demütig beugen, sondern Recht behalten in allen Dingen. Sie will etwas gelten und alles unterdrücken, was in ihre Nähe kommt. Und ein solches Begehren kann niemals zur Erlösung führen. Verständlich aber ist auch, dass solche Seelen die Menschen stark bedrängen, die höhere Ziele haben, dass sie kein Mittel scheuen, um jene abzulenken vom geistigen Streben, und dass sie daher den Menschen stets und ständig bedrängen, dass sie ihm Widerwärtigkeiten in den Weg legen, um ihn wanken zu machen in seinem Glauben und in seiner festen Zuversicht auf Gottes Hilfe. Es sind die Menschen argen Prüfungen ausgesetzt, an denen sie ihren Willen bezeugen sollen, dass sie ihn dennoch zu Gott wenden und sie nach ihm verlangen. Und gerade einem zur Höhe strebenden Erdenkind stehen diese bösen Mächte so feindselig gegenüber, erkennen sie in ihm doch einen Gegner, der ihm viele Seelen abwendig machen will. Sie suchen ihn von seinem Streben abzubringen. Sie wollen ihn unlustig machen und bieten ihm irdische Genüsse an, über denen es seine eigentliche Aufgabe, das geistige Streben, vergessen soll. Und immer wieder muss der Mensch ringen und seinen Willen Gott unterstellen. Immer muss er Gott um Kraft und Gnade bitten. Er muss Jesus Christus anrufen um Schutz gegen alles Böse und sich allen guten geistigen Kräften überlassen. Dann ist das Ringen der schlechten Macht erfolglos. Und die Versuchungen werden immer schwächer werden, je inniger sich der Mensch Gott zuwendet. Denn Gott lässt ihm nun die Kraft zugehen in aller Fülle, auf dass er allen Anfechtungen standhaft widersteht. Amen.